Mit dem angekündigten Rücktritt kommt die 46-Jährige nur ihrem Rauswurf zuvor. Die Innenministerin steht ganz oben auf der Liste der Kabinettsmitglieder, die nach Medienberichten ihren Job verlieren sollen, wenn Gordon Brown in den nächsten Tagen seine Regierung umbildet. Dazu sieht sich der Premierminister gezwungen, nachdem auch einige seiner engsten Mitarbeiter in den Spesenskandal verwickelt sind, der Großbritannien nun schon seit Wochen erschüttert. Jackie Smith ist unter Druck geraten, seit bekannt geworden ist, dass sie sogar Pornofilme für ihren Ehemann aus der Parlamentskasse beglichen hat. Außerdem soll die Innenministerin umgerechnet mehr als 120.000 Euro an Zuschüssen für eine Zweitwohnung eingestrichen haben. An das Geld ist sie gekommen, indem sie ein Gästezimmer im Haus ihrer Schwester zu ihrem Hauptwohnsitz erklärt hat. Damit konnte sie die Aufwendungen geltend machen für das Haus, in dem sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt. Offiziell die Zweitwohnung. Anybody who have made claims outside the rules will have to pay their money back. No member of parliament will be a candidate for the Labour Party at the next election if they have defied the rules. Wer gegen die Vorschriften verstoßen hat, müsse das Geld zurückzahlen und die Labour-Partei werde bei der nächsten Wahl keine Abgeordneten aufstellen, die gegen die Regeln verstoßen haben. So hat Premierminister Brown zwar angekündigt, hart durchzugreifen. Gegen Innenministerin Smith, die erste Frau in diesem Amt, war er bisher aber nicht vorgegangen, genauso wenig wie etwa gegen Schatzkanzler Alistair Darling. Ausgerechnet der britische Finanzminister hat seine Wohnsitze in den letzten Jahren gleich viermal umgemeldet und soll unberechtigte Zuschüsse kassiert haben. Ein Versehen, so sagt er, für das er sich entschuldige. Dass auch Darling jetzt abgelöst wird, gilt als ausgemacht. Die Kabinettsumbildung soll nach den Europa- und Kommunalwahlen erfolgen. Die stehen auf der Insel schon am Donnerstag an und dürften zu einem Debakel für Gordon Brown und seine Labour-Partei werden. Und daran, an dem Unmut über die Regierung, dürfte nun auch der angekündigte Rücktritt der Innenministerin nicht viel ändern, eher vielleicht im Gegenteil. Jackie Smith will dem Vernehmen nach nämlich ihren mit den umstrittenen Spesen ausgestatteten Abgeordnetensitz behalten und bei der nächsten Wahl sogar wieder für das Unterhaus kandidieren.